Erster Gott sagt, ich bin der Gott von ganz Israel. Zweiter Gott sagt, das Volk hat Hilfe in der Wüste gefunden. Dritter Gott sagt, ich liebe dich schon sehr lange. Vierter, ich baue dich wieder auf. Du wirst wieder tanzen. Fünfter, du wirst wieder Wein auf den Bergen pflanzen. Sechster, Männer rufen auf dem Berg, kommt. Wir gehen zu Gott. Siebter Gott sagt, freut euch. Gott hilft seinem Volk Israel. Achter, ich bringe sie aus dem Norden zurück. Alle kommen mit. Neunter, sie weinen und beten. Ich führe sie zum Wasser. Zehnter, hört zu. Gott bringt Israel zusammen. Er hilft ihnen. Elfter, Gott rettet Jakob. Er ist stärker als die Feinde. Zwölfter, sie kommen zum Berg Zion. Sie haben viel zu essen. Dreizehnter, junge und alte Menschen tanzen. Ich mache sie froh. Vierzehnter, die Priester haben genug Essen. Mein Volk hat alles. Fünfzehnter, in Rama hört man weinen. Rahel weint um ihre Kinder. Sechzehnter, Gott sagt, hör auf zu weinen. Deine Kinder kommen zurück. Siebzehnter, es gibt Hoffnung. Deine Kinder kommen wieder nach Hause. Achtzehnter, Ephraim sagt, du hast mich bestraft. Jetzt komme ich zurück. Neunzehnter, ich habe Fehler gemacht. Jetzt tut es mir leid. Zwanzigster, Ephraim ist mein Liebeskind. Ich habe ihn sehr gern. 21. Stell Schilder auf den Weg. Komm nach Hause, Israel. 22. Wie lange läufst du weg? Gott macht etwas ganz Neues. 23. Gott sagt, die Menschen sagen bald, Gott segne diesen Berg. 24. In Juda wohnen wieder Menschen. Bauern und Hirten leben dort. 25. Ich gebe den müden Menschen Kraft. Alle werden satt. 26. Dann wache ich auf. Mein Schlaf war sehr gut. 27. Gott sagt, bald gibt es viele Menschen und Tiere dort. 28. Frühjahr habe ich zerstört. Jetzt baue ich alles auf. 29. Man sagt nicht mehr, die Väter essen saure Trauben. 30. Jeder Mensch stirbt nur für seine eigenen Fehler. 31. Gott sagt, ich mache ein neues Versprechen für Israel. 32. Das alte Versprechen ist kaputt. Sie haben es gebrochen. 33. Ich schreibe meine Regeln in ihr Herz. Ich bin ihr Gott. 34. Alle kennen mich schon. Ich vergebe ihnen ihre Fehler. 35. Gott macht die Sonne für den Tag. Er ist stark. 36. Die Natur bleibt immer so. So bleibt Israel mein Volk. 37. Mann kann den Himmel nicht messen. Ich verlasse Israel nie. 38. Die Stadt wird wieder aufgebaut. Sie bauen neue Häuser. 39. Die Stadt wird noch größer. Sie bauen neue Wege. 40. Das ganze Tal gehört Gott. Alles bleibt für immer ganz.